Du sagte, das sind zwei hohe Tiere. Und ich, Karl Arsch, im Dienst. Du brauchst ihnen ja nicht zu sagen, wie du heißt.